Chae-ryong Hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Sitka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, besuchte das Vereinigte Eisenhüttenwerk Hwanghae, wo vom Jahresanfang an die Produktion im vollen Gange ist. Er besichtigte verschiedene Produktionsprozesse, informierte sich dabei über die Produktion von Schwerschienen für die derzeit im Bau befindlichen breitspurige Eisenbahnlinie zwischen Haesan und Samjeon und ermutigte die Arbeiter, die einen großen Aufschwung bei der Produktion herbeiführen. Danach berief er eine Beratung ein. Auf der Beratung wurde die Bedeutung der Aufgabe des Vereinigten Eisenhüttenwerkes Hwanghae für die herrliche Gestaltung des Kreises Samjeon, der heiligen Stätte der Revolution, betont und die Sachen dazu besprochen, durch die Generalmobilmachung der Partei und Massenorganisationen die Produktion der Schwerschienen kräftig zu forcieren.